was sie sehen, zum Beispiel an der Straßenbahn. Sie schauen dich die ganze Zeit nur an, als ob es denn nichts anderes zu sehen gibt. Sie schauen nur und begreifen nicht, sie wissen auch nicht, wie man über sie spricht. Ihr Leben ist bei uns hier hoch unerwünscht. Sie sitzen nur da mit dicken Gesicht, dass sie sich eingeschissen haben, merken sie nicht. Und erzählt nicht der Gestank, der vorüber zieht. Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Sind sie Mann oder Frau? Ihr Gesichtsausdruck ist weitaus mehr als widerlich. Woher sie kommen ist unbekannt, und dass sie leben allerhand, dass ihr sie unterstützt, die Frechheit obendrein. So fördert man sie im Judenstaat, wo jeder eine Chance hat. El Cuba ihnen des Exquisit. Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Sieht man sie als Minderheit? Als Atom der Dunkelheit! Soll man lernen, sie zu akzeptieren? So kommen wir doch Zweifel auf! Dass es Menschen gibt, die bauen drauf. Doch diese Rasse hier wird anerkannt, weil jeder hier im Judenstaat wohl eine andere Meinung hat. Als Protest dagegen schrieb man dieses Lied. Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Mongoloid! Krüppel in den Zoo! Krüppel in den Zoo!